Deutschlandfunk. Interview. Und über das Thema kann ich jetzt sprechen mit Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen. Guten Tag, Herr Nuripur. Ich grüße Sie, Herr Hecken. Herr Nuripur, sind das Kriegsverbrechen, deren Zeuge wir in Syrien jetzt derzeit in diesen Tagen werden, oder ist das gar nicht so eindeutig aus Ihrer Sicht? Das ist sehr eindeutig. Wer Bunkerbrecher auf Wohnhäuser wirft, begeht Kriegsverbrechen. Und es muss schon sehr, sehr viel passieren, damit der UN-Generalsekretär das so klar und deutlich sagt. Der fällt da eigentlich aus seiner normalen Rolle. Und der Grund dafür ist, dass das eigentlich kaum mehr zu ertragen ist, was da gerade passiert. Also dann halten wir fest, es handelt sich hierbei um Kriegsverbrechen. Aber wenn es Kriegsverbrechen gibt, dann gibt es auch immer Verantwortliche, die zur Rechenschaft gezogen werden könnten, eines Tages jedenfalls. Wer ist für diese Kriegsverbrechen verantwortlich? Es geht nicht darum zu sagen, der Westen hat in den letzten Jahren alles richtig gemacht. Wir haben sehr viele Dinge gemacht, die uns auch verschulden, dass die Situation jetzt so ist, wie es ist. Aber was gerade jetzt in Aleppo passiert, ist sehr eindeutig. Das sind die Schergen von Assad und das sind die Russen. Da gibt es auch nicht wirklich die Möglichkeit, dass das andere sind. Der Luftraum über die Stadt ist eindeutig in der Hand dieser beiden Streitkräfte und die werfen eben die Bomben auf Wohngebiete und zwar in der Art und Weise, wie wir das in den letzten 5,5 Jahren bei den ganzen Grausamkeiten, wie wir sie kennen, noch nicht gesehen haben. Deckt Moskau die Kriegsverbrechen, die von Syriens Präsident Assad verübt werden, oder ist es daran beteiligt? Ja, weiß man das? Kann man das genau sagen? Das kann man schon. Also dass Russland die Verbrechen deckt, ist nicht neu. Das machen sie ja seit Jahren, zum Beispiel mit dem Veto im Sicherheitsrat, zum Beispiel, dass sie sich dagegen verwahren, dass es internationale unabhängige Untersuchungen gibt der Kriegsverbrechen, die alle Parteien in Syrien begehen. Aber Assad sagt, ich begehe keine Kriegsverbrechen. Ja klar sagt er das und deshalb müsste es ja überprüft werden, aber die Russen verhindern ja genau das. Aber das Schlimme ist ja nicht nur im Sicherheitsrat, es gibt ja Resolutionen, wo die Russen mitgestimmt haben, wie zum Beispiel, dass keine Fassbomben mehr fallen dürfen und sie fallen weiter und es gibt kein einziges Wort der Kritik seitens der Russen. Das heißt, die unterlaufen auch teilweise die Sanktionen, bei denen sie mitgemacht haben. Aber was wir derzeit erleben, sieht sehr, sehr stark danach aus, als würden sie nicht nur decken, sondern tatsächlich auch mitfliegen und das ist ausgesprochen beängstigend. Welche Hinweise haben Sie da drauf? Es gibt einmal die Frage der Kapazitäten von Assad, die beschränkt sind. Die Zahl der Luftangriffe ist so unglaublich hoch. Und wenn man sich anschaut, wie gerade auch die Luftwaffe von Assad in den letzten Jahren agiert hat, dann spricht einfach die Zahl der Bombardements nicht dafür, dass das alleine Assad macht. Und das Zweite ist auch die Selbstverständlichkeit, mit der die Russen davon sprechen, dass es jetzt auch normal sein müsste und dass das doch Teil der Absprache mit den Amerikanern sei, dass man die Terroristen bombt. Und das Problem ist nur, deren Definition von Terroristen sind alle, die nicht bei der Assad sind. Weshalb, Herr Nuripur, macht Moskau das? Weshalb deckt Moskau die Kriegsverbrechen Assads oder beteiligt sich sogar daran? Um es jetzt hier mal sehr, sehr kurz zu sagen, weil die können. Weil sie zurzeit das einfach anscheinend gut in den Kram passt, von einem zum Beispiel wirtschaftlich geschwächten Präsidenten Putin zu zeigen, dass er ja eigentlich tun kann, was er will und der Westen kann nichts dagegen tun. Ich glaube, das ist das, was die internationale Konfliktforschung Power Projection nennt, also sozusagen Macht, eine Schau von Macht und das macht er auch deswegen natürlich, weil er kein Interesse daran hat, dass es Erfolge gibt für andere, während sein Partner Assad tatsächlich dort eine Macht bleiben kann. Das ist auch natürlich Geostrategie und ein bisschen Schachspiel mit Regierungschefs. Also eine Machtdemonstration, aber auch Geostrategie, sagen Sie. Andererseits müsste Moskau auch damit rechnen, über kurz oder lang für mögliche Aktionen, solche Aktionen zu Rechenschaft gezogen zu werden? Oder besteht diese Gefahr gar nicht, weil Russland viel zu mächtig ist, auch im UNO-Sicherheitsrat? Also eigentlich ist Russland nicht besonders mächtig, aber Russland hat halt auch so manche Leute in unseren Reihen, die durch Zaudern und merkwürdige Aktionen ihnen die Möglichkeit geben, das zu tun, was sie tun. Wenn der deutsche Vizekanzler nach Moskau fliegt und 48 Stunden später zurückkommt und sagt, ich bin aber jetzt empört, dass es keinen Aufschrei gibt wegen Syrien, frage ich mich, wo war denn sein Aufschrei, als er bei Putin war? Und wenn er jetzt aufruft dazu, dass man doch Demonstrationen anführen müsse, er würde sich beteiligen, wenn man vor der russischen und vor der amerikanischen Botschaft demonstriert, dann ist das nicht nur eine gewisse Heuchelei. Wie gesagt, er hatte die Möglichkeit, laut zu protestieren in Moskau, hat er nicht gemacht, sondern es ist auch die Suggestion, dass quasi die Schuld gerade in Aleppo gleichermaßen zu verteilen wäre, zwischen den Russen und den Amerikanern. Das ist nicht der Fall. Das heißt, solange wir nicht eindeutig sind, ist das klar, dass die Russen da denken, dass sie machen können, was sie wollen. Und das letzte Beispiel ist, es ist selbstverständlich so, dass es ganz schwierig ist, in diesen Zeiten einheitliche Linien innerhalb der Europäischen Union hinzubekommen. Aber Gott sei Dank war das so, dass nach der Annexion der Krim die Europäer sich zusammengetan haben und gemeinsame Wege gefunden haben, Druckmittel aufzubauen auf Russland. Das ist zurzeit nicht erfolgt wegen Aleppo und wegen der Situation in Syrien und wegen der Kriegsverbrechen Russlands. Und das ist ein Fehler. Moskau sagt allerdings, nein, das stimmt alles gar nicht, weist die Vorwürfe zurück und sagt im Gegenzug, der Westen, der unterstützt die Terroristen und kann ja auch mit Recht darauf hinweisen, dass die Amerikaner es schließlich waren, die syrische Truppen bombardiert haben und dass der Westen auch die Zusage, die verschiedenen Terrorgruppen zu trennen, nicht eingehalten habe. Da ist mal wieder die Rede von der Al-Nusra-Front. Hat Moskau da nicht einen Punkt? Es ist nochmal zweifelsfrei so, dass der Westen, nicht nur die Amerikaner, vieles falsch gemacht haben. Das ist richtig. Das sollte man auch nicht bestreiten. Das stärkt nur die Ablenkungskommunikation von Moskau. Aber am Ende des Tages ist es so, dass die unabhängige Untersuchung aller Kriegsverbrechen aller Parteien bisher daran scheitert, dass die Russen einfach keinerlei Interesse haben, sich daran zu beteiligen und den Weg dafür freizumachen im Sicherheitsrat, weil die sagen, na, Assad darf das ja. Solange die Position so bleibt und vor allem solange es so ist, dass die Bomben, die zurzeit auf Aleppo fallen, physisch von den Alliierten Russlands fallen, ist es nicht so, dass man jetzt 50-50 die Schuld verteilen kann. Aber ist es nicht so, dass da möglicherweise vom Westen aus zu wenig differenziert wird, was die Rebellengruppen angeht? Naja, ist da möglicherweise Al-Nusra zu lange unterstützt worden in der Tat? Sie sprechen da wirklich ein großes Dilemma an, weil auf der einen Seite die Differenzierung russischer Art ja so aussieht, dass man sagt, alle, die gegen Assad sein könnten, sind Terroristen. Das sieht man ja bei den Bildern, bei denen die Kinderleichen gerade rausgegraben werden in Aleppo. Und auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass am Ende des Tages für die Bevölkerung in Ost-Aleppo, die ja mittlerweile ein Symbol geworden ist für das massive Leiden von Millionen von Menschen in diesem Land, es nur noch darauf ankommt, wer hilft denen. Und wenn das die finsteren, brutalen Dschihadisten sind, dann machen wir sie zum Märtyrer gerade. Das, was gerade da passiert, ist eine Stärkung der dschihadistischen Bewegung weltweit. Daran wird auch Russland nicht nur eine Schuld haben, sondern auch daran wird auch Russland leiden mit den Problemen, die sie haben, mit ihren eigenen Dschihadisten. Und deshalb ist das jenseits von Gut und Böse, was da gerade passiert. Und daran muss man sich mal erinnern. Hat mit Vernunft nichts zu tun, es hat mit Menschlichkeit nichts zu tun und es hat mit internationalen Regeln nichts zu tun. Es hat mit internationalen Regeln nichts zu tun. Nochmal zurückblickend auf die hochproblematische Rolle der Russen auch im Krieg um die Ukraine, inklusive hybrider Kriegsführung, jetzt die Unterstützung eines Kriegsverbrechers. Wie würden Sie die Rolle Moskaus in der Welt derzeit bewerten? Kann Moskau eigentlich noch ein Partner sein? Wir müssen weiter mit denen reden. Daran sollte man auch nicht rütteln. Und ich bin auch froh, dass wir im Gegensatz zum Wirtschaftsminister einen Außenminister haben, der versucht, die Problemfelder auch anzusprechen im Dialog. Das ist nicht schlecht. Da kann ich Steinmeier nur bedingt kritisieren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass es ein Narrativ gibt aus Moskau, das immer irgendwie besagt, es gibt nicht die eine Wahrheit. Wir müssen einfach mal gucken. Jede ist ja ein bisschen und wir und ihr. Das heißt, es wird permanent verschwommen, was denn eigentlich konkret passiert. Konkret fliegen jetzt Bomben, bunkerbrechernde Bomben auf Wohnhäuser in Aleppo. Und konkret gibt es eine Gruppe und eine Seite des Konfliktes, die das macht. Und das ist die Seite von Assad und Russland. Der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion von Bündnis 90 Die Grünen, Omid Nuripur, war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Nuripur, danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.